Ich geh zum Training und stemm Gewichte mit der Crew. Ich mache Cash, denn ich hab das Business in mein Blut. Ich flieg in Urlaub und spring da mit paar Bitches in den Pool. Da kommt der Kommissar. Das alles hat mit Hip-Hop nichts zu tun. Ich seh die Chicks da, sie tragen bisschen Lipgloss, bisschen Rouge, bunte Hotpants, Extensions und viel Glitzer auf den Schuhen. Doch sind dumm wie Brot, drum werden sie gekickboxt in den Pool. Da kommt der Kommissar. Das hat mit Hip-Hop nichts zu tun. Das hat mit Hip-Hop nichts zu tun. Das hat mit Hip-Hop nichts zu tun. Das hat mit Hip-Hop nichts zu tun. Das hat mit Hip-Hop nichts zu tun. Ich mach paar Chicks klar. Das hat mit Hip-Hop nichts zu tun. Ich chill im Strip-Club. Das hat mit Hip-Hop nichts zu tun. Ich pump den Bizeps. Das hat mit Hip-Hop nichts zu tun. Wir machen Party. Das hat mit Hip-Hop nichts zu tun. Ich mach paar Chicks klar. Das hat mit Hip-Hop nichts zu tun. Ich chill im Strip-Club. Das hat mit Hip-Hop nichts zu tun. Ich pump den Bizeps. Das hat mit Hip-Hop nichts zu tun. Wir machen Party. Das hat mit Hip-Hop nichts zu tun. Hip-Hop, Hip-Hop, Hip-Hop, Hip-Hop. Ich esse ein Homestead, denn das ist für das Bizepswachstum gut. Was ist denn los mit dir? Der Song kommt in der Disco immer cool. Breiter als der Türsteher, ich bring den Fitnesscenter Group. Da kommt der Kommissar. Das alles hat mit Hip-Hop nichts zu tun. Ich seh die Chicks da. Wo? Majo, guck, sie schicken uns nen Gruß. Ja, die sehen fresh aus. Bruder, komm, wir winken ihnen zu. Meine Güte, sag mal bitte, was für ein Hintern hast denn du? Ja schon, aber der hat mit Hip-Hop nichts zu tun. Das hat mit Hip-Hop nichts zu tun. Das hat mit Hip-Hop nichts zu tun. Das hat mit Hip-Hop nichts zu tun. Das hat mit Hip-Hop nichts zu tun. Ich mach paar Chicks klar. Das hat mit Hip-Hop nichts zu tun. Ich chill im Strip-Club. Das hat mit Hip-Hop nichts zu tun. Ich pump den Bizeps. Das hat mit Hip-Hop nichts zu tun. Wir machen Party. Das hat mit Hip-Hop nichts zu tun. Ich mach paar Chicks klar. Das hat mit Hip-Hop nichts zu tun. Ich chill im Strip-Club. Das hat mit Hip-Hop nichts zu tun. Ich pump den Bizeps. Das hat mit Hip-Hop nichts zu tun. Wir machen Party. Das hat mit Hip-Hop nichts zu tun. Ich mach jetzt Breakdance. Das hat mit Hip-Hop was zu tun. Ich trag ne Basecap. Das hat mit Hip-Hop was zu tun. Ich mach Graffiti. Das hat mit Hip-Hop was zu tun. Wir rauchen Joints. Das hat mit Hip-Hop was zu tun. Ja, dann ist er gut. Party!